Heute ist in unserer Kirche ein besonderer Tag, der Ewigkeitssonntag. Viele kennen ihn auch unter dem Namen Totensonntag. Und bei uns in der Gemeinde ist es Tradition, dass wir in diesem Gottesdienst die Namen von all den Menschen verlesen, die im letzten Jahr bei uns gestorben sind. Und deswegen kommen viele Angehörige an diesem Sonntag in die Kirche und zünden, ihr könnt es vielleicht sehen hinter mir, und zünden Kerzen an, im Denken an die Menschen, die gestorben sind. Ich weiß nicht, ob es die Tradition bei euch in der Gemeinde auch gibt oder ob es die an einem anderen Sonntag gibt, ob ihr im letzten Jahr jemanden verloren habt. Ich befürchte, die allermeisten von uns haben im Leben schon mal die Erfahrung machen müssen, dass wir einen geliebten Menschen haben loslassen müssen. Und deswegen reden wir heute in der Predigt darüber, über Trauer. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie wohl der Weg für die Menschen zu diesem Gottesdienst hier gewesen sein muss. Und ich tippe mal ganz unterschiedlich. Ich kann vermuten, dass das für manche mit einer erheblichen Anspannung verbunden ist, dass man morgens schon im Bett beim Aufstehen merkt, dass das ein innerer Angang ist, dass ich mich nochmal dem Thema stellen muss, dass er oder sie eben nicht mehr da ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche gut war, hierher zu kommen. Und man das auch merkt, wenn man auf dem Weg hierhin geht und sagt, ja, das ist eine gute Sache, dass mein Mann, meine Frau, meine Mutter, mein Vater, dass die nicht vergessen ist, sondern dass wir nochmal die Namen hören. Ich weiß nicht, wie es einem nach so einem Abschied geht. Das geht Menschen ja auch ganz unterschiedlich. Für manche geht es schnell wieder aufwärts und andere merken, vielleicht auch so mit der Zeit, mit den Wochen, mit den Monaten, dass da so eine innere Leere zurückbleibt. Und dann versucht man vielleicht manchmal auf dem Weg zur Kirche diese Leere zu überspielen, wenn man ins Auto steigt und erstmal das Radio anmacht, weil das, dann kann ich die Stille besser ertragen. So, alles ein bisschen mit Musik überspielen und überdudeln. Der Weg zur Kirche, das ist nichts Neues. Das haben Menschen schon seit alter Zeit getan. In der Bibel finden sich sogenannte Wallfahrtspsalmen. Das sind Lieder, die die Menschen gesungen haben, als sie damals auf dem Weg zu ihrer Kirche waren. Nun gab es damals natürlich keine Kirche, sondern der Tempel stand in Jerusalem. Und wenn man auf dem Weg zu diesem Tempel war, dann konnte man nicht das Radio anmachen und die innere Leere überspielen. Nein, man hat gesungen. Man hat Wallfahrtspsalmen gesungen. Und einer dieser Wallfahrtspsalmen, finde ich, der passt besonders in die Situation, wenn man trauert. Und das ist der 126. Psalm. Vielleicht mögt ihr ihn euch mal in Ruhe durchlesen. Ihr findet ihn auch unten in der Videobeschreibung. Ist ein Psalm, den lohnt es sich wirklich zu meditieren. Und dieser Psalm ist die Grundlage dieser Predigt. Er geht schon los mit diesen eindrucksvollen Worten. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Und dann läuft der Psalm auf einen beeindruckenden Schluss zu, wo es heißt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Nur wer trauert, weiß, Träne ist nicht gleich Träne. Es gibt verschiedene Arten von Tränen. Und das war damals so, als die Menschen in Sandalen auf dem Weg zum Tempel waren. Und das ist heute noch genauso, wenn wir auf dem Weg zu unseren Kirchen sind. Es gibt verschiedene Arten von Tränen und ich würde euch gerne in dieser Predigt 8 verschiedene Arten von Tränen vorstellen. Da gibt es erstens die unterdrückte Träne. Es ist die Träne, die ich zurückhalte, weil ich seit Kindertagen einen Satz verinnerlicht habe. Und der Satz lautet, nur schwache Menschen weinen. Und man kann mir alles nehmen. Aber diesen Stolz kann man mir nicht nehmen und meine Stärke kann man mir nicht nehmen, also meine vermeintliche Stärke. Vor 20 Jahren lief ein Film in den Kinos, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, Das Wunder von Bern. Das ist ja auch die Geschichte von einem Mann und einem Sohn. Und der Vater dieses Sohnes, der war in russischer Kriegsgefangenschaft und kehrt relativ spät zurück und kommt nicht so richtig mit dem Leben wieder klar. Und da gibt es eine Szene, wo der Junge weint. Und der Vater gibt ihm eine Ohrfeige und sagt ihm, deutsche Jungs weinen nicht. Die Menschen damals auf dem Weg zu ihrer Kirche, zum Tempel, die haben ihre Tränen nicht unterdrückt. Denn zu glauben heißt nicht, oder glauben heißt nicht, seine Gefühle zu unterdrücken. Im Gegenteil, und das ist, finde ich, schon ein interessanter Gedanke, zu glauben heißt, dass das Gefühlsleben reicher und intensiver wird. Es gibt dazu in der Bibel ein passendes Bild, da sagt Gott, ich will euch euer Herz aus Fleisch nehmen, ich will euch euer Herz aus Stein nehmen und euch dafür ein Herz aus Fleisch geben. Kein steinernes Herz mehr, sondern ein fleischernes Herz. Heißt, wer mit Jesus lebt, wird empfindsamer für beides, für Freude und für Schmerzen. Beides intensiviert sich als Christ. Gefühlsleben wird reicher. Das ist die unterdrückte Träne. Aber die unterdrückte Träne hat zweitens eine Cousine. Und die Cousine der unterdrückten Träne heißt die versteckte Träne. Das ist die Träne, die nur fließen kann, wenn ich mit mir allein bin. Weil ich sie vor anderen verstecken muss. Weil ich eben keine Lust habe, mir wieder von meiner Familie anhören zu müssen. Nun ist aber auch mal genug. Nun musst du mal wieder nach vorne blicken. Das Leben geht weiter. Du kannst doch nicht den ganzen Tag immer weinen. Ich will die versteckte Träne nicht zeigen, weil ich von meinem inneren Auge schon die anderen sehe, wie sie dann wieder die Augen verdrehen, wenn ich anfinge zu weinen. Würde ich den anderen meine versteckte Träne zeigen, dann würde ich ihnen ja eine Tür zu meinem Herzen öffnen. Und damit würde ich ihnen ja wieder einmal die Gelegenheit geben, auf meinem Herzen herumzutrampeln. Und weil ich das nicht will und auch nicht kann und auch nicht leisten kann, verstecke ich die Träne lieber. Kränkende Kommentare, Spott, das kannten die Menschen im alten Israel auf dem Weg zu ihrem Tempel nur allzu gut. In dem Psalm gibt es das immer wieder, dass die Völker über Israel spotten und sagen, wo ist nun dein Gott? Aber während die Menschen damals ihrem Tempel Schritt um Schritt näher kamen, wussten sie, wir müssen unsere Tränen nicht verstecken. Denn Gott ist wie ein Schild um mein Herz. Gott ist wie eine Burg, zu der ich fliehen kann. Und eines Tages werden die anderen Menschen dann nicht mehr über mich spotten, über uns spotten, sondern sie werden etwas anderes sagen müssen. Und auch davon redet Psalm 126. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Das wird am Ende der Kommentar über mein Leben sein. Nicht, was hat sie denn schon wieder? Sondern der Herr hat Großes an ihnen getan. So singen es die Menschen im Psalm 126. Und deshalb verstecken sie auch ihre Tränen nicht. Vielleicht kennt ihr aber auch die dritte Art von Träne. Die dritte Art von Träne ist die Träne der Erleichterung. Das ist auch so manchmal mein Eindruck, dass wenn Menschen trauern und ich das als Pastor begleite, dass Menschen oft gar nicht weinen können, weil so viel Anspannung da ist und man so viel managen muss, so viel organisieren muss, so viel machen muss, dass gar keine Zeit bleibt, sich innerlich mit dem auseinanderzusetzen, dass hier gerade mein Mann oder meine Frau gestorben ist. Und dann gibt es Momente, dann, wo die Anspannung abfällt und ich weinen kann. Und das sind auch erleichternde Tränen. Oder es gibt viertens gibt es die wütende Träne, die in unseren Augen zittert, während wir vor Wut beben. Weil ich so wütend darüber bin, dass andere Leute mit ihrem Leben einfach weitermachen, irgendwie einfach weitermachen können, als wäre nichts passiert. Und dann bin ich so wütend, dass mir darüber die Tränen kommen. Und manchmal bin ich auch nicht so wütend dann einfach nur auf andere Menschen, sondern ich bin wütend auf das Leben im Allgemeinen. Ich bin vielleicht auch wütend auf Gott. Die Menschen damals auf ihrem Weg nach Jerusalem, die hatten mit ihren Liedern auch Raum für ihre Wut. Einer der ersten Wallfahrtspsalmen, es gibt nämlich im Psalter eine ganze Reihe von Wallfahrtsliedern hintereinander weg. Einer der ersten davon, Psalm 120, der lässt der Wut Platz. Da heißt es, Herr, errette mich von den Lügenmaulen und von den falschen Zungen. Und es gibt im Psalter sogar Platz für die Wut Gott gegenüber. Wenn es im Psalm 44 zum Beispiel heißt, wach auf, Herr, warum schläfst du? Wir Christen glauben an einen Gott, der unsere wütenden Tränen aushält. Und dann gibt es noch eine Träne, die fünfte. Das ist die Träne, die nicht fließen will. Das erlebe ich oft in Trauergesprächen, dass mir jemand sagt, ich würde so gerne weinen, aber ich kann einfach nicht weinen. Was ist denn falsch mit mir? Was mache ich falsch? In mir spüre ich vielleicht gar keine Trauer. Ich spüre einfach nichts mehr. Ich spüre nur eine Leere. Meine Seele ist wie eine Wüste, die ausgetrocknet ist. Und der Weg nach Jerusalem führte unsere Reisegruppe von damals auch durch so manch eine Wüstenlandschaft, weil in Israel gibt es viel Wüste. Und als die Leute auf ihrem Weg zum Tempel nach Jerusalem diese Wüste durchschritten, da war diese Wüste auch ein Spiegel für ihre Seele. Und das Besondere an diesen Wüstenlandschaften in Israel war, dass oft da auch ausgetrocknete Flussbetten zu sehen waren, die ein Hinweis darauf waren, hier floss mal Wasser. Und dann hatte hier mal alles geblüht, aber jetzt sehe ich nur Wüste. Aber während die Menschen da lang gingen und die Flussbetten sahen, wussten sie auch, es kommt wieder Regenzeit. Es wird eines Tages wieder Regenzeit kommen und dann wird es regnen und der Regen kommt in den Bergen runter und rauscht dann als Fluss durch die Wüste und die Wüste fängt wieder an zu blühen. Und so sagten sich die Menschen damals, so wird Gott auch die Wüste in meiner Seele wieder zum Blühen bringen. Und der Psalm 126 macht aus diesem Gedanken eine Bitte. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Wie in der Regenzeit die Bäche wieder durch die Wüste rauschen und es blühen lassen. Und wenn deine Träne nicht fließen kann, dann ist das vielleicht ein Gebet. Du kannst zu Gott beten, Herr, lass die Wüste in mir wieder blühen, schick dein Wasser. Als sechstes gibt es die getrocknete Träne, nachdem ich getrauert habe. Und dafür, dass diese Träne getrocknet ist, bin ich sehr dankbar. Vielleicht habt ihr das auch erlebt, als ihr durch eine Phase der Trauer gegangen seid oder vielleicht seid ihr es auch gerade, dass es Menschen in eurem Leben gibt, vielleicht gute Freunde, vielleicht eine tolle Familie, die an eurer Seite sind und eure Tränen trocknen. Und vielleicht seid ihr auch dankbar für einen Gott, der eure Tränen trocknet. Das ist ja eins der starken Bilder, mit der die Bibel endet. Im vorletzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung heißt es über Gott, Gott wird abwischen all ihre Tränen. Aber das heißt eben auch, dass wir mit weinenden Augen dort ankommen werden. Und doch trocknet Gott auch jetzt schon in der Zwischenzeit so manche Träne. Die Menschen auf der Reisegruppe nach Jerusalem haben das so erlebt. Der erste Vers in Psalm 126 ist nicht nur ein Ausschau, er ist gleichzeitig ein Rückblick. Man kann ihn auch so übersetzen, dass der Herr die Gefangenen Zions erlöst hat. Und da waren wir wie die Träumenden. Wir haben das erlebt. Er hat uns schon einmal erlöst. Wie in einem guten Traum. Neben all den Tränen, die ich gerade aufgezählt habe, und es mag sicherlich noch mehr Tränen geben als diese, kein Anspruch auf Vollständigkeit, gibt es aber noch eine Träne und die haben wir oft nicht im Blick, dass es die gibt. Aber die gibt es und die ist wichtig. Das ist siebtens die gesäte Träne. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir können unsere Träne auch sehen. Ich kann meine Träne einpflanzen in dem Vertrauen darauf, dass aus meiner Träne etwas Gutes wachsen wird. Dass vielleicht sogar Freude wachsen wird. Das ist eigentlich ein komischer Gedanke, oder? Seine Tränen zu säen. Für die Menschen im alten Israel war der Gedanke nicht so abwegig, weil man muss sich vielleicht einmal klar machen, wie die Menschen damals gesät haben, wenn sie auf ihrem Acker waren. Sie hatten in der Regel einen großen Korb vor ihrer Brust und haben daraus die Saatgut genommen und ausgestreut. Und der Korb war so groß, dass man seine eigenen Füße nicht sehen konnte. Und deshalb ist man beim Säen oft gestolpert und hat sich wehgetan. Deswegen war Säen eh immer mit Tränen verbunden. Und dann ist der Satz nachvollziehbarer, wenn es heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und doch steckt in dem Satz noch mehr, weil es heißt, ich weiß nicht, ob dir das schon mal der Gedanke gekommen ist, dass deine Tränen ein Schatz sind. Denn Tränen sind Wasser und Wasser bringt Frucht. Weil mich das Wasser meiner Tränen die Tränen von jenem Mann erahnen lassen, mit dem ich durch das Wasser der Taufe verbunden bin. Denn mitten im Christentum, ihr Lieben, macht euch das doch mal klar, mitten im Christentum steht ein Mann, der weint. In vielen unserer Kirchen, auch in unserer, hängt am Kreuz, hängt am Altar in der Mitte ein Kreuz. Und an dem Kreuz hängt ein Mann, der seine Tränen sät. Jesus war eben kein Mann, der seine Tränen unterdrückt hätte oder der sie zurückgehalten hätte, im Gegenteil. Als Jesus am Grab seines Freundes Lazarus steht, weint er. Und als Jesus ringt im Garten Gethsemane am Vorabend seines Todes, da sagt er, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und die Tränen, die Jesus sät, die bringen ihm viel Frucht. Viel mehr Frucht, als es in einem riesigen Supermarkt zu kaufen gäbe. Denn wir sind seine Früchte. Denn durch seinen durchweinten Tod besiegt Jesus unseren Tod. Er stirbt seinen Tod an unserer Stelle, sodass wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Wenn du am jüngsten Tag vor Jesus Christus stehen wirst, wird er sagen, was für eine schöne, gelungene Frucht du bist. Gut, dass ich meine Tränen für dich gesät habe. Komm herein und feier mit mir. Und wenn wir dann in der Ewigkeit bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sein werden, dann wird es diese Vielzahl von Tränen vermutlich nicht mehr geben, sondern dann wird nur noch eine Träne übrig bleiben. Und das ist die Träne, die wir auch jetzt schon manchmal erleben dürfen. Die Freudenträne. Denn als Christen folgen wir einem, der weiß, wie man feiern kann. Wisst ihr, was das erste Wunder von Jesus ist? Das erste Wunder von Jesus ist Programm. Johannes 2. Kapitel. Jesus rettet eine Party. Jesus macht aus Wasser Wein. Und deswegen trägt Jesus auch den Spitznamen der Freudenmeister. Jesus kennt sich mit Freude aus. Und manchmal erleben wir das schon jetzt. Und am jüngsten Tag werden wir es dann in Fülle erleben. Dass wir singen können, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Denn Gott hat uns durch seine Tränen schon erlöst. Er hat deinen Tod besiegt. Das mag sich noch anfühlen wie ein Traum, wo ich mich am liebsten kneifen würde, weil ich glaube, ich träume, weil das alles viel zu schön ist, um wahr zu sein. Dann werden wir Freudentränen in den Augen haben. Als ob wir träumen, werden wir staunen über all das, was Jesus uns schenkt. Er schenkt uns das Leben, er schenkt uns Vergebung, er schenkt uns ein Lachen, das aus der Tiefe des Herzens kommt. Und dann wird uns in der Ewigkeit noch eines bleiben zu sagen mit Psalm 126. Der Herr hat große Dinge an uns getan. Gnade sei mit euch und Amen.